Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 160, an Schiller, Jena im Mai 1796. Ich will mich heute Abend und vielleicht morgen den ganzen Tag in der künstlichen Wüste halten, um zu sehen, wie es geht und ob ich vielleicht in ihrer Nähe bleiben kann, welches ich so sehr wünschte. Grüßen Sie die Freunde schönstens. Könnte Körner nicht bald nach Dresden schreiben und die Victoria kommen lassen? Er könnte den Besitzer ersuchen, den genauesten Preis anzuzeigen und zusichern, dass er entweder die Statue oder das Geld selbst mit zurückbringen wolle. Nur wäre zu bitten, dass sie recht gut eingepackt würde. Leben Sie recht wohl. Geh!